Ja, nochmal Labor für Entrepreneurship zu Gast, der oder die beiden, die den Inkubator der Universität Kassel betreiben schon eine Weile. Und wir arbeiten auch zusammen. Und warum arbeiten wir zusammen? Das ist Ihr Gastgeschenk an mich, damit nicht das entsteht, was hier drauf ist. Nämlich Existenzgründerseminar rein und dann kommt man raus und dann der nächste Kurs heißt Konkurs richtig anmelden. Also so wollen wir das natürlich nicht machen. Wir wollen Existenzgründerseminare, die anders sind. Ich nenne meine Sachen übrigens nie Existenzgründerseminar, weil mir das zu nah an Existenzminimum liegt. Ich finde, wir müssen Generalangriff starten auf vieles, was in der Ökonomie nicht so ist, wie sein soll. So, und jetzt fragen wir mal den. Aber das muss ich jetzt auch richtig stellen. Es ist nicht so, dass wir das jetzt gezeichnet haben. Es hat wahrscheinlich auch niemand von Ihnen gedacht, denn wir hätten es auch nicht Existenzgründerseminar, sondern tatsächlich auch Gründerseminar. Inkubator und Inkubator. Ja. Also wollen wir es nicht machen. Wir wollen Gründungen, die erfolgreich sind. Und die 80%, die es heute noch nicht sind, die wollen wir erfolgreicher machen mit unseren Methoden. Inkubator, das klingt so nach Hennemut, das. Ja, Brutkasten, die Henne legt das Ei und kommt in den Brutkasten. Nee, so ist es nicht, aber ja, Sie haben recht. Also Inkubator, Brutkasten und bezieht sich auch darauf, dass wir uns um junge Gründer aus der Hochschule kümmern. Und das sind vor allem Studierende, Mitarbeiter, Alumni und für die sind wir so erste Ansprechpartner. Und das Brüten, um es nochmal in dem Bild zu bleiben, die brüten sich selber. Der Karl Lagerfeld sagt, ich bin ein Blumentopf, der sich selbst begießt. Also die brüten an sich selber oder Sie brüten die aus? Das ist natürlich ein schwieriges Bild jetzt mit dem Brüten. Also ich will da auch gar nicht so lange rumreiten, auch wenn mein Name das vielleicht nahelegt. Es ist aber eigentlich tatsächlich so gedacht, also wir verstehen uns als Anlaufstelle, die Gründer kommen zu uns und wir versuchen, ihre Idee, mit der sie tatsächlich schon kommen, weiter auszuarbeiten zu einer konkreten Geschäftsidee. Wir haben da auch eine Skizze eines Ideenpapiers, die eigentlich dann ausgearbeitet wird, die auch Grundlage sein kann für zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium, aber auch unabhängig davon genutzt wird. Dann arbeiten wir sehr eng mit dem Unternehmerrat zusammen. Das sind Unternehmer aus der Region Kassel, aktuell 16, von denen auch ein großer Teil aus den Alumni der Uni akquiriert werden, was sehr schön ist. Und jetzt seit kurzem haben wir auch ein früher Exist-Seed gefördertes Team im Unternehmerrat, was für uns natürlich wunderbar ist. Also die sind quasi noch so, ja, in dieser, sind von uns betreut worden und jetzt im Unternehmerrat ist natürlich ganz, ganz schön. Und die sind dann auch diejenigen, die auch weiterhelfen, wenn es zum Beispiel darum geht, Kontakte zu vermitteln, Referenzkunden zu suchen, Lieferanten zu suchen. Das ist eine ganz wichtige Instanz. Jetzt bleiben wir erstmal dabei nach. Also kommt jemand mit einer Idee, da geht es ja noch nicht um die Lieferanten. Wie geht das? Vielleicht, dass wir das so gemeinsam überlegen. Wie kommt man von so einer Ausgangsidee, eigentlich Anfangsidee, also Ausgang hin jetzt in den Weg zum Gründen, wie kommt man zu einem Konzept? Wie kann man sich das vorstellen? Oder wir können es auch zusammen überlegen. Wie machen Sie es im Moment in Kassel? Also ich überlege gerade, ob wir da so ein Beispiel vielleicht bringen können. Ein ganz schönes Beispiel, aber Sie kennen das wahrscheinlich, weil die Nina Nadolny ja auch vor kurzer Zeit mal hier war. Das ist aber ein ganz schönes Beispiel, weil es einfach sehr, sehr greifbar ist. Da war es so, dass eine Absolventin der Uni zu uns kam und gesagt hat, also ich habe im Rahmen meiner Diplomarbeit was ganz Tolles entwickelt, so eine Babyschale für Kinder. Und jeder, der selber Kinder hat, weiß, die Kindersitze beginnen eigentlich erst so für Kinder ab einem Jahr. Also erst in dem Alter dürfen die so sitzen, vorher sollen sie liegen, ist bisher nicht möglich. Aber so gestandene Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen interessiert das eigentlich nicht. Zugang. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist Kassel jetzt nicht die Hochburg der VCs oder Business Angel, muss man ganz klar sagen. Umso schöner ist es natürlich, dass es dann so auch Förderinstrumente wie jetzt Gründerstipendium gibt oder jetzt ist auch ein Kasseler Team erstmals durch Exist-Forschungstransfer gefördert. Ist natürlich sehr schön, weil gerade dieses Angebot an Eigenkapital in Kassel, würde ich sagen, nicht so groß ist. Aber in Wall Street ist es auch nicht mehr so groß. Da stehen so mal schnell 50 Milliarden. Ja, also ist sicher die Frage, was man so an Kapital braucht, ja. Ob es vielleicht auch Business Angel gibt, das ist natürlich aber... Das steht nicht so im Vordergrund. Erstmal das Ideenkonzept ausarbeiten. Ja, wobei natürlich, wenn das Produkte sind, die aus den Ingenieurswissenschaften kommen, und es kostet auch teilweise Geld, diese Produkte auch auszuarbeiten. Ja. Und da arbeiten wir ja in dieser Vorgründungsphase, gibt es ja dieses Programm vom Wirtschaftsministerium Exist Gründerstipendium, womit wir dann auch relativ stark arbeiten. Also da beantragen wir schon viele Projekte und mit allen Gefahren, die auch damit verbunden sind, wo wir versuchen auch gegenzuwirken, aber an sich ist es mit eben dann für unsere Gründungsprojekte halt eben ein sehr, sehr komfortables Instrument, um ihre Ideen weiter fortzutreiben, insbesondere ihre Produkte weiterzuentwickeln. Ja. Als der Inkubator eröffnet wurde, hatten sie mich eingeladen und dann haben wir das Gebäude gesehen, schönes Gebäude. Andererseits, wir hatten schon damals diskutiert, ist es wirklich so, dass man am Anfang ein Büro braucht? Ist das so der erste Schritt? Also ich glaube, also es ist sicher unterschiedlich, es ist eine ganz schöne Sache natürlich, ein Büro zu haben und vor allem, denke ich, ist es auch ganz schön, mit anderen Gründern zusammenzusitzen. Das vielleicht, also ja, das ist auch noch so ein Punkt, den wir vielleicht auch ansprechen können, so dieser Zusammenhalt auch zwischen den Gründern ist die sehr gut. Die brüten sich gegenseitig an und aus. Ganz genau. Und da haben wir natürlich zum Beispiel dann Leute aus der Kunsthochschule neben Ingenieurwissenschaftlern sitzen oder Biologin. Und da kommen, das funktioniert? Das funktioniert. Ja. Also da kommen dann schon solche Sachen, dass die Vivis unterstützt werden von einem Maschinenbauer, der dann mal so Testprodukte macht und die aus der Kunsthochschule, die dann wieder Tipps geben, wie man am Design arbeiten kann. Und das ist natürlich ganz schön, weil so Zugang zu anderen Fachbereichen. Also die Erfahrung, ganz heterogene Leute zusammenzusetzen, die sich da nicht gegeneinander abgrenzen, sondern die zusammenarbeiten, das funktioniert bei Ihnen. Ja, wobei das immer so... Austauschen. Also der Austausch probiert. Oder moderieren Sie das? Also, oder nein, also das es kommt also es kommt dann irgendwann mal zu uns, dass die drei Teams sich da getroffen haben, das wissen wir aber oft gar nicht. Ja. Also das wird auch von uns jetzt nicht immer beaufsichtigt, das entsteht so. Ja, und ein Gedanke vielleicht noch dazu mit dem Inkubator, mit den Räumlichkeiten, gerade das ist dieses eine Unternehmen, was jetzt auch erfolgreich am Markt ist, was zurückgekommen ist in diesen Unternehmerrat, die saßen oben bei uns im Inkubator und er hatte mal gesagt, dass quasi in dem Moment, wo er quasi diesen Büroraum im Inkubator betreten hat, war Gründung angesagt. Ne? Also da war wirklich sozusagen, das war wirklich sozusagen eine richtige Trennung von dieser wissenschaftlichen Welt der Hochschule, der Inkubator sozusagen als der Schnittstellenraum, wenn Sie so wollen. Das ist also, es gibt keine unbegrenzten Verträge, sondern die sind zeitlich begrenzt. Also die können auch nur ein Jahr da drinnen bleiben mit einer kleinen Verlängerungsmöglichkeit. Und das ist so die Einsegnung oder die Konfirmation, jetzt geht es zum Gründen. Kann man das? So könnte man das interpretieren, was er gesagt hat. Also das war quasi die Rückmeldung. Ne? Um mal so ältere Institution von Inkubator zu nehmen. Ja. Also ich denke, es ist einfach tatsächlich so schön, es ist nicht wichtig, jetzt ein Büro zu haben irgendwo, sondern ich glaube, was schön ist, wirklich, das wirklich der Austausch untereinander. Ja. Auch weil sich da Teams in unterschiedlichen Stadien treffen. Wobei das natürlich immer zeitabhängig ist. Also manchmal sind es natürlich ganz viele aus der Kunsthochschule, die da sitzen und mal ist es sehr bunt gemischt. Das ist auch nicht wirklich so in unserer Hand. Es entwickelt sich. Ja. Vielleicht noch zum Schluss so eine Überlegung. Berlin ist dann ganz anders, hat eine riesen Szene, hat, ich weiß gar nicht, wie viele wissenschaftliche Institutionen, aber gut, hat im zweistelligen höheren Bereich. Ist Kassel nun ganz anders, ist ein kleiner Raum. Gibt es was, wo Sie sagen, das könnten wir uns aus Berlin holen? Oder Berliner kommt mal in den mehr abgeschiedenen Raum und kommt ein bisschen mehr runter und zur Ruhe und vielleicht fokussiert ein bisschen besser, wenn es nicht so hektisch zugeht? Wie sehen Sie das so, Konkurrenz Berlin? Also wir sollen ja demnächst zusammenarbeiten, ja, also das Frage. Ich wollte gerade sagen, die Frage kann ich wahrscheinlich in 2-3 Jahren besser beantworten als jetzt. Jetzt muss ich mir Berlin erstmal genau anschauen und was sie hier alles machen. Das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Ja, ich bin da schon nicht so. Ich kenne auch Berlin jetzt nicht so, also jetzt als Stadt schon, aber als Gründungsstadt. Ja. Ja. Aber na, natürlich ist Kassel überschaubar dagegen. Ich glaube, wir haben 16.000, 17.000 Studierende. Das ist natürlich anders als Berlin. Und ist ja als Reformuniversität ein bisschen gestartet. Es ist eine jüngere Universität, nicht so völlig im alten Stil. Ja, ich glaube, lassen wir so erstmal stehen. Wir werden nachher so in den Pausen Gelegenheit haben, noch ein bisschen mit Ihnen zu diskutieren. Erstmal vielen Dank.